Lektion 2, Übung 8, B. Dialog 1. Am besten bin ich am Nachmittag erreichbar. Unter der Nummer 324 6099. Haben Sie das?